fühl ich schon wieder nichts. Und am Ende jeden Monat machen die den Rechnungen ins Gesicht. Der Tank der Arbeit lebt an dir und darauf bist du stolz. Lass die anderen darüber lachen. Du bist geschnitzt aus Atem, Holz. Von der Arbeit. Von der Arbeit. Hier stehst du dir. Von der Arbeit. Von der Arbeit. Hier stehst du dir. Wir stehen zu dir. Wir stehen zu dir. Wir stehen zu dir. In den Spiegel blicken, ohne deine Achtung zu verlieren. Steh fest auf eigenen Beinen, man sollte dich respektieren. Es gibt immer wieder Menschen, die wollen dich nicht verstehen. Du hast diesen Weg gewählt und wirst ihn weitergehen. An der Arbeit, an der Arbeit, wer steht zu dir? An der Arbeit. Von der Arbeit, wir stehen zu dir. Wir stehen zu dir. Wir stehen zu dir. Wir stehen zu dir. Mit deinen Händen schaffst du Werke, setzt deine Faust und deinen Körper ein. Mit eigener Kraft erschaffst du Werke, du bist nicht allein. Wir sind ein Teil der Arbeiterklasse und dafür schämen wir uns nicht. Wir halten alle zusammen, egal aus welcher Schicht. Mann der Arbeit, Mann der Arbeit, wir stehen zu dir. Mann der Arbeit, Mann der Arbeit, wir stehen zu dir. Wir stehen zu dir, wir stehen zu dir, wir stehen zu dir.